Das bunte Leben und der schwarze Tod von Walddorf. Ein Hörspiel in zwei Teilen von Harald Müller. Zweiter Teil, der schwarze Tod. Mein herzliebes Töchterlein, jegliche Stunde kann mir Freund Hein den Gänsekiel aus der Hand reißen. Karl, es ist Zeit, nun säume nicht. Bei so gestalter Sache muss ich mich sputen, dass ich meine Botschaft an dich zu Ende bringe. Denn es ist schwerlich eine Zeit gewesen, da ihr der Klarheit mehr nötig gehabt als jetzt, wo die Welt in allem Guten fast erkaltet, wo Eitelkeit, Hass und Eigennutz überhand nehmen und jeder Einzelne spintisiert, wie er dem anderen schaden könne. 17 Jahre tobte nun schon der Krieg, hatte ganze Länder aufgefressen, die Fluren übersät mit Leichen und hinter sich gelassen eine unermessliche, schreckliche Wüste. Da, wo fernab jeder Heerstraße weit hinten im Wald sich ein bescheiden Völkchen zusammendrängte, mit seinen Hütten um die alte Kirche und das steinerne Pfarrhaus wie furchtsame Küchlein um eine Glucke, hielt mich als Pfarrer immer noch die Pflicht des Amtes und der Eid, den ich mir selber zugeschworen bei meinen Seelen im Walddorf. Das Frühjahr brachte die altgewohnte Arbeit. Und war es auch ein Hartstück, die weit abgelegenen Felder zu bestellen, so dachte ich doch oft an den römischen Poeten Horatio, so gesagt, dass ein Mann in harten Zeiten den gleichen Mut bewahren müsse wie in guten. Noch immer standen zwei Männerwache am Eingang von Walddorf, um zu melden, wenn ein Feind nahte, und die Leute zu rufen und zu warnen, hatten lang nicht mehr ihre Stimme zu erheben brauchen. Und so mancher meinte, es sei nicht mehr Not zu wachen und die Sturmglock zu läuten. Ach, Jörg. Ein Wolf? Schnickschnack, Wolf. Der Hund vom Just. Na, na, na, na. Ja, ja. Wer im Wald die Nacht wach hat, ist von Anbeginn aufgeschrieben in das Buch der Verdammnis. Schon die Finsternis piesackt mich über die Maßen. Ja, ja. Der Mond hat mächtig abgenommen. Auch so ein kurioses Ding. Mal nimmt er ab, mal nimmt er zu. Sag, ob das immer so gewesen? Ich meine, das macht die heutige Welt. Welche Subtilitäten und Grillen haben sich unsere Philosophie nicht erdacht? Was haben unsere Astronomen nicht für Faxen am Himmel geschrieben? Der eine setzt die Erde in die Mitte, ein anderer die Sonne. Sie wissen den Umlauf der Sterne gerade so zu entwerfen, als ob sie auf ihren Eselswagen tagtäglich hindurchgefahren. Ein wahrlich großsprecherischer Betrug. Schweig, Simpel. Stiesel. Schlags. Stabs. Schandsack. Schnapphahn. Kindsköpfiges Karnickel, gottloser Ganove, still. Haderlumpischer Halunke, grantiger Grindesser, Schmutzfink, Kipf. Halt's Maul, da steht ein Reiter in der Nacht. Halt's Maul, gleich fängst du an mit dem Rosenknie. Putzblitz, da steht ein Reiter. Eben. Schafskopf. Wo einer wuppdig aus der Nacht auftaucht, gebiert die Finsternis bald einen zweiten, dann einen dritten, einen vierten, am Ende noch eine ganze Rotte von Spießgesellen. Und dann gut Nacht. Wart mit dem Horn. Nein, nein, wir sind verloren. Ich saß im Pfarrhaus, als die Glocke ertönte, zog den Talar über, ergriff das Kreuz, so da über meinem Tisch hing, und lief hinaus in die Nacht. wo Lärm und wildes Rufen erscholl. Aus den Häuslein stürzten Weiber und alte Männer und schrien vor Angst. Hatten wohl Dreschflegel in der Hand und Sensen, aber es schlotterten ihre Beine und jammernd hoben sie ihre Hände. Ich ging voran und zögernd folgten sie mir in den nächtlichen Wald. Die Mordbrenner kommen um Rache. Gnade! Ihr müsst um Gnade bitten! Wie viel? 3 Dutzend gewiss. Zu Hilfe! Käthe, was willst du mit der Pfanne? Damit kämpft sie um ihr Leben. Bleib bei mir, Fritz! Weiber zurück! Wenn wir handgemein werden! 300 Lotterbuben, Gott! 3 Dutzend! Gib du! Es ist ein einzelner Soldat. Ein Kundschafter. Ich wette meinen Kopf. Dein Kopf? Kommt! Schlagt ihn tot! Nein, seid barmherzig. Seht doch, seht! Und etwa 50 Schritt entfernt, wo der Weg zwischen finstern Fichten aufstieg, hob sich auf schwarzem Gaul ein barhäuptiger Reiter vom Mondhimmel ab und kam ganz langsam und war allein. So eine Art Helfershelfer, Hintermänner, Spießgesellen, Kompliz. Gott, Lurchen, plapper mal vom Wiesen rein. Und nah und näher schleppte sich das schwarze Tier. Und jählings fiel der Kriegsknecht mit dem Kopf nach vorn, wollte sich halten, konnte aber nicht und glitt aus dem ledernen Sattel zu Boden. Das Ross sprang vor, blieb zitternd stehen und wieherte so schrecklich, als riefe es nach Hilfe für seinen Herrn. Lasst mich zu ihm! Katrin, das ist Männersache. Jobst, lass ihn! Eieiei, die rote Hex! Will sich nur bekannt machen, die ist dabei gänzlich ungefährlich. Einerseits weiß sie, dass ein Mann ihr nichts tut. Andererseits, naja, selbst wenn... Schst. Der Mann ist gelb und elend wie sein Ross. Nur Knochen noch und eine Haut wie Pergament. Kommt näher. Seht doch, da, er hebt den Kopf. Oh, welcher Jammer in den Augen. Mein Hans, grad wie mein Hans. Eulenschweren, ranziges Fleisch. Leute, der Mann ist total malade. Mamele, hat der Ziegenpeter? Oder die Masern? Ohrenstechen? Katrin kniete bei ihm nieder und hob seinen Kopf. Da floss mir ein Schauer über den Rücken, denn ein Blutschwall schoss aus seinem Mund und das Gesicht wurde dunkler und dunkler und schwoll an. Und ich entsann mich, was ich in alten Schriften gelesen, wo über die Pest geschrieben stand. Auch meine Walddörfler hatten es gesehen. Und es packte sie plötzlich die nackte Angst. Gut, Gott, er hat die Pestilenz. Das ist der schwarze Tod! Jetzt kommt das große Sterben über uns. Gebt Jobst die Axt, damit er ihm die Fontanelle spaltet. Stecht auch den Gaul. Verbrennt sie beide. Nein, nein, nein. Schaut wie mein Hans. Nehmt ihn mit, ich bitte euch sehr. Ich bin schon alt. Mich schreckt solch Sichtung nicht. Ich werde für ihn sorgen. Die Pflegmutter von Walddorf! Lass den armen Lazarus nicht liegen. Viel Köpf, viel Sinn. Der Pfarrer soll richten. Geht nicht an ihn! Wer bist du? Und wo kommst du her? Ja, mich hat der Krieg ausgespien. Dem Mansfelder diente ich bis zur Dessauer Brück, zog dann mit dem Friedländer über den blutigen Bogen der Erde. Was? Als lutherischer kaiserlich geworden? In der Not sind solch Sachen Narrenpossen. Und jetzt befiel mich die fliegende Hitz. Hat man mich aus dem Fähnlein vertrieben. 8 Tage bin ich herumgeirrt. Nun mag ich nimmer. Helft mir, Herr, um Christi will. Und er schlug die Augen auf und darinnen war ein Jammer, dass ich es kaum ertragen konnte. Ich sah, dass er sprechen und die Hände heben wollte, aber er konnte nicht mehr reden und fiel ohnmächtig hin. Da bat ich Gott um seinen Rat und begann zu beten. Doch hatte ich nicht schon gebetet für Weib und Kind und für meine Seelen? Und hat sie doch nicht bewahrt vor Mord und Totschlag? Nein, mein Armwort kam nicht bis zu der Höhe. Es trieb davon wie ein Blatt im Wind. So stand ich und blickte auf den gezeichneten wie auf den Vortrab neuen Unheils. Hat uns der Sensenmann diesen da als Quartiermacher geschickt, ehe er selber mit aller Macht ankommt? So zögerte ich, den Sterbenskranken aufzulesen und die würgende Sucht nach Walddorf zu bringen. Doch da ging mein Blick von dem Mann auf das Pferd. Und ich sah meine Walddörfler, gespannt vor dem Pflug mit gekrümmten Rücken, und hörte sie ächzen und stöhnen vor Schmerzen den harten Sielen des Erntekarrens. Und ein Blitzgedanke durchzuckte mich wie ein Messer. Gott, der Herr, antwortet mir. Er schickt mir ein Pferd. Da legte ich meiner Angst Scheuklappen an und begann zu den Dörflern zu reden. Ein gutes Karrenpferd. Karrenpferd? Mickrige Mähre, kaum für die Wolfsgrub gut. Mit fettem Heu und Roggen aufgefüllt. Putzt solches Muskeltier nach jedem Karren zu und zieht das Korn uns in die Scheuern. Der Mann nur ist gezeichnet. Wo ist die Axt? Sorgt auch für himmlisch Korn, ihr Männer. Die Ameis, die im Erdensommer Liebesvorrat schafft, wird drum im Himmelwinter auch nicht Hungers sterben. Pfarr, der Mann ist getauft auf den Namen des Herrn. Gut, Hutz, schon gut. Leut, der Mann hat nur die fallende Sucht. Fürchtet euch nicht. Wir wollen ihm ein ehrlich Begräbnis geben und seine Seele dem Herrn empfehlen. Tragt ihn in die Pfarr. Ich werde ihm ein klein Brett an Kammer richten und ein Bett, Stuhl und Licht hineinsetzen, Pfarr. Glaubt ihm denn? Seid ihr nicht getauft auf den Namen des Herrn? Kommt jetzt und vergesst nicht den Gaul. Es sind wenige, die bei anderer Leute haben klug werden. Jakob, mein Küster und der Graukopf Kuno trugen den moribunden Fremdling in die Pfarr. Zögernd folgten einige der anderen nach. Die meisten aber rannten davon, als reite sie der Gott sei bei uns. Aber bereits am zweiten Tag... Kund und zu wissen machen wir einen Toten. Der lutherisch-katholische Söldner im 30. Jahr hat erst dem Mansfelder, dann dem Friedländer gedient. Der kommt gewisslich in die Hölle. Jakob legte ihn in die Erd. Ich sprach ihm mein letztes Vaterunser, auf evangelische Art. Dann verbrannten wir nächtens klammheimlich seine 7 Sachen. Ich aber konnte den Tag und die Woche nichts anderes denken, denn an die erste Kunde, dass einer meiner Dörfler von der bösen Sucht erwürget sei. So ging's bis zum Maientag, der Hochzeit von Flachs und Katrin. Mamille, wann kommen Sie aus der Kirche? Gleich, Gelböhrchen, gleich. Nach dem Jawort vom Flachs? Kommt erst das Jawort der Katrin. Und wenn's nicht kommt? Lieschen, das gibt's nicht. Fragen stellt Ihre Tochter. Bessere Fragen als wie Ihre. Na bitte, das gibt's nicht. Gott, das schneeweiße Brautkleid. Und der weiß-weiße Schleier. Myrten im Haar. Arnika. Oh, wer es hätte wie die Jungfer Katrin. Jungfer? Die 7 heiße Früchtchen, Jungfer ist die schon lang nicht mehr. Mamille, was heißt keine Jungfer nicht mehr? Gelböhrchen, wie sag ich's dir? Was piept ihr Kinder immer dazwischen? Weil sie ihm Viehisch den Hintern gab. Wie geht, wie sündig und widerlich. Hörst, sie gibt ihm einen sündigen Klaps auf den Hintern. So herzt man sich im Überschwamm. Auf, Leut, zum Tanzplatz! Kommt, kommt, kommt, hinter die Kirche! Kommt, Jakob, pflanz den Maibaum ein! Ich pflanze auch ein. Ich auch. Und ich? In die Kirche rennt so rasch niemand mit. Es geht einander, Leut. Jetzt greift das Seil und reißt den Maibaum in die Höhe! Mamille, ich mag den Hint so sehr. Darf ich mit ihm tanzen? Gern, Gelböhrchen. Pfui, Nachbarin, ein Kind! Platz, Leute, das Brautpaar tanzt zuerst. Komm, Flachs. Else singt uns zum Tanz das Lied. Tanze, Katrin, tanze, tanz die ganze Nacht. Lass dein Haar nicht binden vor der Morgenwacht. Tanz, tanz, tanz! Schüttet Blumen über sie! Maibäuerchen, Männertreu, tausend schön, Marsliebchen, vergiss mal nicht, je länger, je lieber! Nein, Leute, Acker, Ehrenpreis, Scharbox, Kraut, Hühner bis Darm, Selleriewurz und Pimpernel. Ich bin so glücklich, Flachs. So glücklich. Du darfst es nicht beim Namen nennen. Sonst reicht es dir nicht bis ins Herz. Und Flachsig. Manolo, ist das Blut? Bindet sie auf! Ja, ja, hast du fest geschnürt? Nein, es ist nicht das Mieder, Leute. Der blutgierige schwarze Tod hat sich mit ganzer Macht in ihrer roten Lunge fortgesetzt. Hört auf zu tanzen, Leute! Hört auf! Es ist Zeit, einen anderen Tanz zu beginnen! Grund und zu wissen machen wir, dass die Lungenpest unser Dorf befallen. Man halte sich in den Hütten auf. Male ein Kreuz an die Tür von Kranken. Meide jeglichen Umgang mit ihnen. Die Toten nehme man in das Leilach ihrer Lagerstadt und werfe ihr Hab und Gut ins Feuer, dass der tödliche Pesthauch nicht entweiche. Und dies sind die Zeichen der Pestilenz. Mattigkeit, Fieber und Erbrechen. Rauheit und Trockenheit der Zunge. Scheußliche Farbe des ganzen Körpers. Insbesondere auffällige Bläue der Augen, graues bis bleifarbenes Gesicht, schwarz gefärbte Haut über weite Flächen, Herzschmerzen, Blut aus Mund und Rachen, Fantasien der Ohren, trüber Blick, Atemnot, Krämpfe, Delirium, Tod. Flachs gibt einer Sau das Abendmahl! Flachs gibt einer Sau das Abendmahl! Flachs gibt einer Sau! Bitte uns! Heiliger Sebastian, bitt für uns. Heiliger Karl Borromäus, bitt für uns. Hört ihr wohl? Das ist katholisch. Die Ansprüche an die Heiligen sind noch nicht erloschen. In Notzeit brechen sie auf mit Macht. Trost muss man aus jeder Quelle schöpfen. Fahr! Geht auf den Heidenberg! Ich weiß, das Lachs schöpft dort Trost aus einer Sau. Friss. Dies ist der Leib des Herrn. Friss. Dies ist das Blut, das für dich vergossen ward. Friss. Friss. Friss. Friss. Kommt herauf. Schatten aus Asche und nichts. Großkatz, Enkel Urian. Heulendes Getier im Ödland. Nimm ein schwarzes Opfer an. Flachs. Flachs. Flachs, was tust du? Ich habe Gott um Katrins Leben gebeten, aber er hat mich nicht gehört. Der Gehörnte, der wird sie retten. Oh Jesus, solches verzeiht uns Gott nie. Du wolltest aus Gott einen Nothelfer machen. Deshalb lässt er dich in der Not allein. Katrin tat Gutes, wo sie konnte. Und er hatte immer nur Spott und Hohn. Warum straft Gott sie so? Flachs, was fragst du, wenn du ihn liebst? Schutz, die Katrin liebe ich mehr. Geh, du kennst nicht Gold von Blei. Sag, Pfarrer, ist meine Seele im Blut? Warum fragst du, Katrin? Es kommt mir immer mehr aus dem Rachen. Ich möchte die Seele nicht verlieren. Katrin, deine Seele ist nicht im Blut. Wo ist sie dann? Gott wird es wissen. Immer, wenn du etwas nicht weißt, tust du es auf ihn. Sieh, ihre Augen brennen. Sie werden wie Glas. Katrin! Katrin! Geh. Ich nähe sie in ein Laken. Nein. Flachs. Sie wird kalt. Ich wärme sie mit meinem Fleisch. Ist es noch da? doch der gleiche Tag. Ja, Flachs. Nimm deine Flöte und geh. Du hast den Tod ins Dorf geholt, Pfarr. Über dich sei Wehe geschrien. Nein, Flachs, Gott hat sie sterben lassen. Dass du nicht Ursache hast, was anderes als ihn zu begehren. Es sollte dies in allem Ernste eingeschärft werden. Geh. Ich weiß nicht, was ich tue. Aber ich wusste in meinem Herzen, dass ich Unrecht hatte mit meiner großen Wut und war bis in die Grundfesten erschrocken, denn wie Schuppen fiel's mir von den Augen, dass wir vieles Gott beimessen, was einzig unsere Leidenschaften sind. Ich bat Jakob, die Totenglocke zu läuten, ging in die Kirche, kniete nieder vor dem Altar, hob meine Hände empor und sprach: Herr, du machst mich zu einem Trichter, den du voll Leid gießest bis zum Rande. Und uns zu wissen machen wir den Tod der roten Katrin. Hat den kranken Kriegsknecht versorgt, seinen giftigen Atem eingenommen, starb im 18. Jahr ihres blühenden Lebens. Hat auch Wolfsschmutz gefressen, die Person! Weiß-schwarz gefleckte Kühe verhext! Auf dem Galgenberg mit dem achtfach gehörnten und dreifachen Pferde befußten Asmodi gebuhlt. Still, Nörgelkete, sei still. Nimm Gott, wenn's sein muss, mein verfluchtes Leben. Nimm mir auch, wenn du willst, meinen kleinen Sohn. Aber lass diesen Kelch an den anderen vorbeigehen. Sie haben schon zu viel Galle trinken müssen. Erbarm dich ihrer um deines Sohnes willen, mein Gott. Herr, warum legst du bei dieser Reise die schwerste Last auf das schwächste Pferd? Aber Gott gab mir keine Antwort und ich trat aus der Kirche. Musste aber mit einem Menschen reden und ging darauf zu Jobst, dem Schmied. Wieg ihm den Huf auf, ich komme mit dem Eisen. Gut, gut, schon wohl genährt. Das Korn ist reif. Da wird es seine Kräfte brauchen. Wir tauschten einen Gaul um eine Frau. Falls es bei einer Toten bleibt. Nur um der nackten Notdurft tat ich diesen Handel. Nicht um ägyptische Fleischtöpfe zu füllen. Den kranken Söldner nahmst du auf um Gottes Lohn? Sein Pferd, um auf der Erd zu ernten. Du willst den Himmel und die Erden. Vielleicht ist es das Nämliche. Du redest wie Klaus Narr. Ich begriff ihn nicht, aber begann zu sinnen, wie er es wohl gemeint. Kam jedoch zu keinem End und schlug solche Gedanken dem Irrglauben zu. Denn jetzt, mein Töchterlein, ist die Zeit, da die irrigen Lehrer sich mit größeren Haufen hervortun als sonst. Der eine will aus den Linien der Hände ein Prognostikon stellen künftiger Zufälle, ein anderer sucht es aus dem Gestirn, ein dritter gar in den Bewegungen und Zeichen des Wassers, des Lichtes und der Luft am Himmel. Wir alle, Berittene und Musketiere des großen und siegreichen Mansfeld, die ihr mit scharfen Adleraugen sehen könnt, habt am Dienstag vor St. Veit zur Vesperzeit in der Luft ein schrecklich Wunderzeichen erblickt. Kanonierer und Feuerröhrer des großen und siegreichen Tilly, den die Höhe weit und scharf sehen könnt, habt am Dienstag vor St. Veit zur Vesperzeit ein entsetzliches Wolkengerade gesehen. Sind zwei Wolken übereinander gefallen, beide Mühlrädern gleich, auf welchen auch mehrere Blutrote kreuzig anmarschen lassen, sind heftig und mit Getöns ein aufeinander gestoßen. Hervorgekommen. Und ist ein Sonnenblitz aus solchen Geböller hervorgegangen, der einen feurigen Schweif hinter sich gelassen hat, gleich dem, wie sich bei nächtlicher Zeit die Sterne also legen, hat Gott, der Herr, also als dessen geringer Diener ich vor euch sehe, uns gezeigt, sich heftig und zu erkennen gegeben, und gleichsam einer muss, welch schreckliche Rüstung mit er am Himmel zugeregt, euch, um mit einer katholischen Auserwählten zu begleiten, wieder die Evangelischen und solche ungläubige Brut zu vernichten. Schützen wieder die Katholiken. Deshalb Gott getrost in die vor uns liegende Schlacht aufs Haupt zu schlagen und seit des himmlischen Beistands und auszulöschen. Zieht also mit dem Segen des Herrn in die vor uns liegende Schlacht und seid des himmlischen Beistands gewiss. Hört, Nachbarinnen, was ich gehört. Sprich. Sprich, sprich. Große Blutstropfen fallen vom Himmel. Marder und Ratz kraucht aus der Erd. Über dem Birkenwald lag ein Nordschein. Über den Heideberg zog ein grüner Komet. Grün? Glaub ich nicht. Kunz, der Flickschuster hat's gesehen. Was hat Kunz Blümelein sehen? Was? Nix, Kind, nix. Zu Hilf, Leute, zu Hilf! Gottfried liegt auf der Gas wie ein Klotz. Zu Hilf! Aus seinem Mund kommt Blut. Er hat mit Hedwig Ehebruch getrieben, hat gesoffen, hat entsetzlich gefressen. Der grub sein Grab mit den eigenen Zähnen. Die Peitsche Gottes unseres Herrn hat ihm zu Recht die rote Lunge zerschnitten. Flachs beugt sich über ihn und spielt. Wie der Schatten dem Körper, so folgt er dem Tod. Er ist mit der Wurzel ausgerissen. Gott, der Bach rinnt nur noch mühsam. In die Kirche, in die Kirche. Flachs, was gehst du wie im Traum? Ich hörte, dass die Erde rund. Die Toten sind auf der anderen Seite. Das kann mich mächtig schwindelig machen. Hört, er spielt besser als zuvor. Ja, ja. Ein sonderbares Ding. Wir wissen warum. Aber ob du es in deinem Ochsenhirn fassen kannst? Frau Mutter, ich bin müde und will aus der Kirche. Schweig, Nachbarin. Lass sie ihr Kind aufs Stroh. Der Schlaf geht schon von Tür zu Tür und sagt sein Zaubersprüchlein auf. Der Schlaf? Aber Frau Mutter, sie zittert ja. Nein, das ist nicht wahr. Wie in einer Espe, die der Wind saust. Kind, es gibt seltsame Zeichen und Wechseldinge. Das Totenglöckchen läutete täglich, bald auch des Öfteren am Tag. Und da es bald zu viele wurden, als dass man sie einzeln hätte tragen können, richtete ich einen nächtlichen Leichendienst ein. Nachdem aus wohlverdienter Strafe für unsere Sünden Gott, der Allmächtige, in vielen Hütten sich mit der Geisel der Pestilenz zorniglich hat sehen lassen, machen wir kund und zu wissen einen nächtlichen Leichenkarren für unsere Toten. Wird von des Kriegsknecht Pferd gezogen, wird von zwei Pestkernern begleitet, tragen Schellen an den Füßen, dass man ihren Weg vermeide, sollen ungelöschten Kalk mit Erdreich vermischt auf die toten Leichnam schütten und tief eingraben in der Erd, dass man zu mehrerer Vergiftung nicht Ursach gebe. Mickel, der Schneider, Blut aus Mund und Rachen. Hau, ruck! Mir widerstrebte es zu glauben, dass der vornehmste Grund dieser Krankheit meiner armen Walddörfler Sünden waren. Hatten sie es doch mit Essen und Trinken und auch sonst in allen Sachen ordentlich und mäßig gehalten. Jetzt jedoch, angesichts des Todes so vieler, machte an manchen Orten Schwelgerei, unmäßige Unzucht und andere Unordnung sich breit. Drum füllt den Krug und schenkt euch ein. Kalb, Ferkel, Lamm und Gänseklein. Sauf, fresst und ruht euch, Leut, wie toll. Fresst, fresst, fresst. Nehmt die fettriefenden, weinfeuchten, knallrot knutschigen und schmuddelig schmatzenden Kinnbacken voll. Gertrud! Es ist die Zeitung kommen, dass die beste Arznei ist gegen die Seuche. Wegschwitzen, wegbrechen, wegbar, Schrapfköpfe. Falsch, falsch, gar nix. Oh, Toffel, Toffel, du bist saudumm, dass du bald abgestorben bist wie eine Sau. alles falsch, Jungtierfleisch, Wollust und Wein. Ja. Ja, Toffel, was tust du da mit meinem Bein? Ist es nicht schrecklich, Nachbarinnen, wie der Teufel durch seine überlistigen Schmeicheleien in das Herz von Menschen so tief eindringt, dass man wegen der Erde und ihrer kurzen Genüsse den langen Himmel und seine Seligkeiten vergisst? Ja, hutzja! Else Katzfell besonders und Lore Plappermäulchen vom Wiesenrhein mühen sich mächtig so scheint's um die ewige Verdammnis. Pfui, Else! Pfui, Lore! Und ihr Hans? Mein Hans? Mein armer Hans ist tot! Ja, fressen und saufen gebiert einen geilen Leib. Und ein geiler Leib, was gebiert der? Hurerei und Ehebruch! Und was folgt auf beide? Die Hölle! Sagt der Pfarr! Stimmt's nicht? Und der Pfarr gebiert Gott! Jule! Und Gott können wir nicht essen. Drum lasst uns bei Zeiten kurzweilig sein. Dann werden erst die Finger steif, lernt man übel auf der Lauten schlagen. Kommt! Wollt ihr euren fieschen Begierden die Zügel schießen lassen? Iwo, nur ein wenig näher. Nörge, Käthe, Meckerjule, zeigt mir mal eure Spargelbeine und ihre Pimpernellas, Jobst, ihre Pimpernellas. Und zu wissen machen wir 6 neue Tote. Mickel der Schneider, Hans Pfefferlin, Kunz Annette und Lenchen Blümelein, Ole das Weib von Jobst dem Schmied. Mundschenk, den Krug gefüllt. Mein Weib ist hin. Ich trinke auf die fleißige Pestilenz, den grimmigen Vertilger aller kalten Menschen. Hoch! Hoch! Hoch! Wie das? Ich denke, sie sei vermaledeit. Wer schenkt uns diese schöne Stunde? Ja, ja. Kurios. Du dumme, dumme Toffel. Auf. Lasst uns saufen. Huren. Schwärmpampen. Jobs Krieg der Fresse. Irrenkreis. Gottfried der Kirschner, Blut aus Mund und Rachen. Komm. Oh, ruck! Hey. Na komm, Käthchen, komm. Was willst du von mir? Ein heißes Blut? Nein, Satan, nein! Du hast zwar einen alten Leib. Der ist immer noch ein unbändiges Pferd. Leg ich ihm kein Gebiss an, wird er wild und frech. Sehr wild, Jungs. Ich weiß, wie diese Macht gedämpft werden kann. Dürfen wir auch ein wenig huren, die Else und ich? Komm, Else, wir huren einfach los. Wart doch gleich. Da kommt der Pfarrer, ich will ihm rasch ein Spottlied singen. Ja. Den Pfarrer Carolus lassen die Hosen tun in Passen, die Schuhe ohne Sohlen, die Handschuhe hat er stohlen. Auf, ihr sündigen Menschentiere, auf! Die Axt ist schon an den Baum gesetzt. Der heilige Zorn Gottes steht vor der Tür. Die Stimme des Allerhöchsten ruft euch laut zur Ehe. Mache sich nichts draus, Herr Pfarrer. Wir wollen nur ein wenig huren. Geht alle, Leute. Lasst mich mit Jobst allein. Na, Hirt ohne Herde, was gibt's? Du hast aus den heiligen Gliedmaßen Jesu sehr üble Hurenglieder gemacht. Du sagst Glück und meinst Wollust. Aber die große Furcht bleibt. Allen Stein, die eisern Hut hat nun aufgeben, da sein Blut zu Eger ist ermüdend. Ein seltsamlich Gerüchte geht, der kaiserliche freie Sinn hab also ihn bewirtet. Woher kennen die Kinder das? Man fand ein Fliegenblatt an des toten Kriegsknechts Sattel. Hier ist's. Es sagt noch mehr. Lies. So geht's, wenn einer zu hoch will. Jobst. Was? Was? Dein Mundtuch ist blutrot. Das ist ein kirschbeersuppiges Tuch. So geht's, wenn einer zu hoch will. Da kommt der Teufel in der Still und tut ein Bein ihm stellen. Kein Baum wächst in den Himmel, nein. Es ist die Axt schon hinterdrein. Tut ihn zu Boden fällen. Allmächtiger. Jetzt ist der Krieg am Ende. Aber sie hatten schon zu viel höllische Erfindungen gemacht. Drahtkugeln, Falkeneten, Pulverminen und Doppelt- und Dreifachkartaunen. Solche und noch viel schrecklichere Menschentöter mussten weiterhin gebraucht werden. Denn nicht wenige kunstreiche Ingenieurs, Mathematizis, Büchsenmeister, Feuerwerker und Minierer hatten sich da gewaltig den Kopf zerbrochen. Und wer die grausamsten Erfindungen machte, wurde gelobt als der Allerbeste. Erstes Brieflein geht an die Reichsfürsten, die der evangelischen Sacht zugetan. Anred, wie immer, papperlapapp. Wir, Wenzel Fugger von Babenhausen, versichern euch unserer beständigen Treue, Ergebenheit und beflissenen Dienstfreundschaft in Gott, dem Herrn, und machen euch hiermit die Invention einer Großkanone, genannt der Teufelshammer, bekannt. Da wir bereit, das Äußerste an Gut und Blut zur Erlangung unseres Sieges über die römischen Aasgeier zu setzen, ist solch Geschütz auch schon in Battaglia probiert worden und hat dasselbe, da in vorzüglich flachem Flug abgebrannt, an die 30 katholische Köpfe abgetrennt, darunter sogar 2 Offiziers, um darauf auch noch ein mehr denn 3 Fuß stark Mauerwerk durchzuschlagen. Solche zu Nachteil und Verkleinerung unserer teuflischen Feinde päpstlicher Provenienz nützliche Waffe bieten wir euch zum Preise von nur 80 Reichstaler pro Stück. Möge Gott, der Allmächtige, zu dessen Ruhm und Ehre wir mit euch stehen, solcher Dienstfreundschaft seinen Segen geben. Hey, Pausback, was tust du hier auf der Höhe? Ich hab hier droben das Pestmännlein sehen. Ein weiß Gesicht mit Großkulleraugen. Sieh, Jörg, sieh da! Toffel, da ist nix. Doch, doch. Es blickt wie ein Erhängter. Kreuzspinne und 9 Töter im Genick. Und flüstert leis. Ich hab dich lieb. Schneckenweiß schleicht es in unser Herz. Geh, du Narr im Zwiebelland. 2. Brieflein geht an die Heerführer, die der katholischen Sache zugetan. Anred wie immer, Papalapap. Wir, Wenzel Fugger von Babenhausen, versichern euch unserer beständigen Treue, Ergebenheit und beflissenen Dienstfreundschaft in Gott, dem Herrn, und machen euch hiermit die Invention einer Großkanone, genannt der Teufelshammer, bekannt. Da wir bereit, das Äußerste an Gut und Blut zur Erlangung unseres Sieges über die lutherischen Aasgeier zu setzen, ist solch Geschütz auch schon in Battaglia probiert worden und hat dasselbe, da in vorzüglich flachem Flug abgebrannt, an die 30... Wo hast du unseren Wein? Dem Jobst gebracht. Dem Jobst? Warum? Er hat mir einen Silbertaler gegeben. Der Pfennigfuchser? Zeig. Schmutzfink, warum weißt du das Geld? Stimmt. Echt Silber. Steht das Männlein auf der 7-Schläferhöhe. Potzblut, lauter Gedankennebel. Bald kannst du nimmer mit mir deine Possen treiben. Nun ja, dir werden nit die Augen übergehen. Nicht kann ich alles Entsetzliche berichten, wie es sich nun Tag um Tag begab. Da die Totenglock die Furcht vergrößerte, sperrte ich das Türlein zum Turm und befahl Jakob, dem Küster, und Kuno, dem öffentlichen Verkünder jeder neuen Zeitung, meinen armen Walddörflern die böse Kunde nicht länger ins Herz zu drängen. Aber es half nichts, und auch mein Wort war gänzlich ohne Kraft. Die Männer flohen ihre Hütte, wenn ihr Weib in Todeskrämpfen lag, und Mütter, wie vom Irrwahn ergriffen, verließen die Liegestatt ihrer Kinder. Mammele? Kind, schläfst du nicht? Ich denke, ich hab das Fieber im Leib. Psst. Das darfst du keinem nicht sagen. Warum nicht, Mammele? Weil ich es nicht will. Mammele? Fass mich nicht an! Fass mich bitte nicht an! Wohin gehst du? Der Käthe den Hühnertopf bringen. Jetzt, Mammele? Zu mitten der Nacht? Geh nicht fort, Mammele. Geh nicht von mir. Mammele. Mammele. Mammele. Käthe? Hey. Peter. Was willst du? Ich bring dir den Hühnertopf. Stell ihn auf die Schwelle. Darf man nicht eintreten? Glock 12. Sie zechen wieder in der finsteren Nacht. Der Jobst trägt einen Pferdekopf aus hellem Fell, dass man sein pestschwarz Gesicht nicht sieht. Er ist ein Hengst. Ja, ein solch baumstarker Hengst verschmäht das welke Arschfleisch einer alten Stute. Oh, du verfluchter Satansbraten! Dir ist das Jungtierfleisch schon länger ausgegangen. Was willst du noch? Nix, nix. Dann geh von meinem Fenster. Fürchtest du Giftgedämpf aus meiner Lunge? Man sah dein Töchterlein lange nicht. Gelböhrchen sammelt Pilz im Wald. Satanspilz, was? Ein Schwefelköpf? Nein, Samtpfötchen, Schweinsöhrchen, Pfefferling. Mitten im Sommer? Es herbstet bei dir wohl schon ein wenig. Unnutz geredet. Ist schlechter als geschwiegen. Oder färben sich meine Augen blau? Hab ich Schwarzfärbung oder große Flächen? Rede sie mit abgewendetem Mund. Auch der Wolf macht ein gar frommes Gesicht, wenn er in den Hühnerstall eindringt. Hört denn das Schlagen nimmer auf? Da! Die Leichentilger. Doch, das sind die Truppen. Diese Katzfell. Kette. Die Nudatirn. Die Bein dem blöden Toffel breit gemacht und in der Früh habe ich sie noch zum Jobst gehen sehen. Elschen. Die gute, gute, gute Elschen. Sie wird jetzt Freudengaben ernten, denn ihre Tränensaat ist aus. Rasch. Er liegt noch unter dem Kalb. Die alte Kunkelnachbarin. Nein, nein, nein, nein. Oh ja. Kette. Was steckst du da in den Mund? Wacholderbeeren. Die den Gifthauch töten? Nicht meinen, deinen. Horche! Oh, wie entsetzlich! Zu Hilf! Ein Schimmelhengst zersticht den Kerngaul! Zu Hilf! Weil er die Ursache unserer großen Not recht so jobst! Nein, Irrwitz! Schweig, Schandmann! Käthe, du warst mit der alten Kunkel am Bach. Weißt du das Beste gegen die Seuche? Ja. Krokus und Aloe. Nein, befallene Menschen meiden. Ach, Jesus, was für eine Nacht. Frau Mutter, was schrie da so? Nix, Kind, geh aufs Stroh. Mich flieht der Schlaf. Liesel, Kind, bleib, komm mit näher. Frau Mutter. Wenn allzu groß Leiden sich aufs Herz häuft, wird's zu Stein. Der Jammer in mir war so groß, dass ich ihn nicht mehr fühlen konnte. Uns wird aus alten Zeiten berichtet von einem sehr geschickten Mann, der einen künstlichen Menschen verfertigt, welcher gehen und reden konnte. Nur ein Herz hat er ihn mit einsetzen können. Ich war jetzt solch ein künstlicher Mensch. Ich ging zu den Kranken, saß bei den Sterbenden, sprach von einem besseren Leben, aber es goss ihnen keine Kraft ins Herz, denn ich glaubte selber nicht, was ich sprach. Jörg, warum weinst du? Toffen liegt da. Und rührt sich nicht. Was tat er im Türfenster der Kirche? Da hat er ein bunt Bild gemalt, um sich Gott gewogen zu machen. Dieser Mann. Sieh, Vater, wie der Toffel schaut. Als ob er eine Tür hinter sich zugeschlagen. Hey, Pausback, sprich. Ach doch, das ist nicht sein Gesicht. Er soll sein richtiges wieder anziehen. Sein neunmal dummes Toffelgesicht. Das kann mich weinen und lachen machen. Jörg, er hat Valediktion genommen. Nein, nein, das darf nicht sein. Steh auf, du blödes Bauerntier aus Eselsdorf. Steh auf. Blut aus Mund und Rachen. Oh, Rückhalt! Das ist Toffel! Den dürft ihr nicht verscharen! Der Toffel Erd in die Augen, nicht wahr? Geht uns aus dem Weg. Pfui, ihr Handlanger der Pestilenz. Oh. Handlanger der Pestilenz. Aber Jörg, der Toffel kommt jetzt in den Himmel, wo er gewiss ein besseres Leben hat. Gott, unser Vater, wird... Papp, hör auf. Wir haben schon zu viel gesehen. Auch wollte er gar kein besseres Leben haben. Pfui, auch über dich, Herr Pfarr. Du hast den Tod ins Dorf kommen lassen. Du. Du. Du. Du. Ja, ja. Manchmal tun die Freunde mehr Schaden als die Feinde. Die Leute im Dorf hassen dich mächtig. Euch auch. Weil sie uns brauchen. Ja, alle. Ich brauch niemand. Hat er nicht auch schon das Bleigesicht? Geh mir vom Leib, Flausenmacher. Der fürchtet sich nicht schlecht für einen gottbeschützten Pfarr. Komm, trink mit uns. Hier kann ich nicht trinken. Unschuldiger Muscatella-Wein. Ein Segen, dass noch was im Fass. Und dass der Mensch die Gabe hat zu vergessen. Bla, bla, bla, bla. Auf den schwarzen Tod. Wie viele fahrt ihr jede Nacht? Oh, Pfarr. Es wird schon lang nicht mehr gezählt. Hey, Just, was greifst du dir ans Herz? Es schmerzt vom Lachen. Lass sehen, hast du den Fieberblick? Tun wir das Fleisch unter die Erde? Du hast ihn! Du hast ihn! Du auch ich fahr den Mordkern länger nicht. Gib mir deine Schellen. Sieh, Vater, auf dem Fenster der Kirche, da ist ein farbig Weib gemalt. Das schaut wie meine tote Mutter. Oh, Toffel. Toffel. Leute, wir sind reich! Hebt die Beine! Tanzt! Singt und sprengt! Hey, Marie Töpferin, komm, tanz mit mir! Toffel, ich mag nicht. Der Pfarr liegt auf dem Tod. Fortan zog ich mit dem Karren umher und sammelte des Nachts die gestorbenen Leute. Nur mein kleiner Martinus begleitete mich. In der Stille des Morgens legten wir die Toten geräuschlos ins Grab. Mochte der Herr uns auch bestimmt haben zur Verdammnis, ich hatte jetzt einen Fels in mir, den ich früher nicht gekannt, den Gedanken an meine Leute in Walddorf. Kund und zu wissen machen wir, dass zur Verhütung der gefährlichen Seuch alle Gelegenheit, welcher dieser abscheulichen Krankheit Beförderung geben, sofort abgeschnitten werden. Man vermeide deshalb unverzüglich Kirche, Schenke, Fleischhaus, Wäsche am Bach, Gemeine Badstub und andere öffentliche Versammlungen. Wohl befolgten meine Walddörfler alltags solch Gebot. Aber alle Drohungen nützen nichts. Am Sonntag begaben sie sich in die Kirche. Da erfüllte mich eine große Wut auf den Herrn. Leute, was habt ihr hier in der Kirche? Blast euch den Pesthauch ins Gesicht. Zieht die giftige Luft in euch ein. Wer nimmt's da noch Wunder, dass das große Sterben herrscht? Bleibt, Leute, bleibt! Bleibt dort im Gotteshaus und betet! Hört nicht auf den Hundsfort, spricht so ein Pfarr. Der böse Antichrist wird aus ihm. Er hat uns auf die Pest gebracht. Ihr alle wisst, dass man die, welche mit der Krankheit beladen oder aus vergifteten Häusern sind, nicht allemal erkennen und von den Gesunden absondern kann. Drum sage ich's noch einmal, verlasst die Kirche. Nein, Leute, kniet nieder, betet, tut die wenigen Tatjörn und bleibt der Buße stecken. Sie ist der Schwamm der Wächter und der Sünden, das Feuer, das euren Schuldbrief brennt. Der Herr in die Mitte wird verrecken, der Heilige Geist kommt über euch. Ja, fürwahr, der Heilige Geist ist ein herrliches Heilpflaster. Das halbe Dorf liegt über Zwerg auf dem Karren. So sehr erfüllt er mit dem Fieber eure Betgewänder. Er macht Ohrenbläser aus euch statt Doktoris, Quertreiber, Daumendreher, Neidhammel und Haderkatzen, Büttel, Schergen, Dachsglatte, Faxenmacher. Schweig, Satan, schweig! Und jeder denkt, es sei doch Zeit zu beten, wenn Gott ihn jetzt auf sich im Bett gelegt. Und jeder denkt, es wird gerade ihn den treffen. Und jeder setzt sein Leben, ich weiß nicht, wie weit hinaus. Nein, es gibt nichts Gefährliches als die Zeit. Hört! Sie verschwindet wie ein Rauch. Hört hier, der Tod steht vor der Tür. Hört, nur der Tag ist mit gewiss. Bereut eure Sünden. Bereut, bereut. Tanzwerk, Narrenpossen, Schnurrpfeifereien. Du redest blöd vom Bammelfels herunter. Die Seuche, die euch mit Haufen niederreißt, sie ist kein Ausfluss eurer Sünden, ist nicht gemacht als Bußwetter, Leute. Sie kommt von einem Kontagium. Ja, was ist das, fragt ihr, ein Kontagium? Leute, das Kontagium ist der Keim, der aus dem Körper eines Kranken ausgeschickt wird. Brennt Rosmarin, statt auf den Knien zu beten. Majoran, Wermut, Styrax, Rosen. Statt nach Dein über Buß und Ewigkeit sollten die Nasenlöcher, Münder, Pulsadern, Ohren, weil solche alle Zeit offen stehen und durch die Wohlerluft in uns reingeht, auch fleißiger denn anderes verbarrt und mit wohlriechenden Ölen das Gotteshaus nicht mehr zum Leichenhaus morgens und abends angestrichen werden. Solches ist nützlicher als alle heiligen Litaneien. Hört ihr das Leiden? Zieht nur auf Gott mit all euren Sinnen. Leute, es kann der Tod nicht zu ungelegener Zeit kommen, dem, der sich zum Tod bereitet hat. Es sei heute oder morgen, früh oder spät, am Abend oder zu mitten der Nacht. Oh, dass ihr weise würdet und verständet. Gott, Gott, Gott, nimm mich zu dir, nimm mich zu dir. Und es kam eine große Verwirrung über sie. Sie rannte vor den Altar, hob ihre Hände empor, wollte reden, aber aus ihrem Mund fiel nur dunkles Blut. Da erhob sich unter den Leuten in der Kirche ein großes Heulen und Kreischen. Sie drängten einander stoßend aus den Bänken und stürzten aus der Kirche. Ich versuchte, ihre schreckliche Angst zu dämpfen, setzte mich an die Orgel. Das Herz dir nicht? Ich ginge gern für jeden von euch auf den Karren. Wer so in sich selber verliebt ist, Pfarr, kann leicht aus einem Pfaffen einen Affen machen. Du hast von dir eine ganz große, von deinem Nächsten eine geringe Meinung. Willst du mir wettspielen, was ich an dir begangen? Empfehle mich zu dero beharrlicher Gewogenheit, Herr selber liebe Diener. Ich lief zum Altar, wollte die sterbende Nörgelkäthe aufheben, aber sie schlug um sich, warf sich in Krämpfen hin und her, ward dann steif und entatmete ihr Leben. Da holte ich den Karren herbei und fuhr sie aus der Kirche, vor deren Tür jetzt eine große Menge Leut versammelt war. Ein großer Träumer vor Gott, der Herr! Das ist ein Teufelstraum! Schlag ihn dafür! Ja, schlag ihn! Sau! Schaufel! Sag ihn tot! Er lässt davon! Lässt davon, Christus! Der pferdefüßige Bäume! Sag ihn tot! Hört, Leute, hört mir zu, hört doch! Ich hab den Gaul genommen, dass ihr ohne Mühe eure Äcker bestellt. Dass ich euch sauren Schweiß sparen wollte, bracht uns den schwarzen Tod ins Haus. Denn wisst, ich hatte einen Traum. Ich lag im Garten vor der Pfarr und es träumte mir, ich sei auf dem Gottesacker. Und das dröhnende Läuten der Kirchturmuhr hätte mich geweckt. Ich suchte im stockdunklen Himmel die helle Sonne, da ich meinte, eine Finsternis verhülle sie mit dem Mond. Aber ich fand sie nicht mehr. An den Wänden unserer kleinen Kirche tanzten Schatten. Doch es waren grundlose Schatten, die niemand warf. Alle Gräber auf dem Friedhof waren aufgetan. Doch in den offenen Särgen schliefen nur noch die Kinder. Unsere Kirche schwankte auf und nieder wie unter dem gewaltigen Tritt eines Erdbebens. Am Himmel hing ein grauer, schwüler Nebel und mitunter berührte er flatternd die Fenster der Kirche und das Eisen und Glas lief zerschmolzen nieder. Über die Gass und unten beim Bach krochen Echsen, Ottern und Salamander, groß wie Krokodile. Ich ging die Gasse hinauf und stand beim Brunnen, wo in lächelndem Schlaf ein Toter lag. Es mag wohl Kunz Blümelein gewesen sein. Ich berührte ihn, er drehte sich mir zu und zog mit den Fingern ein Augenlid auf, aber da lag kein Auge. Und in der Brust war statt des Herzens eine offene Wunde. Dann hob er die Hände und faltete sie zum Gebet. Doch die Arme lösten sich ab und flogen gefaltet davon. Ich lief ihnen nach, den Heideberg hinauf, und am Himmel erschien plötzlich das große Zifferblatt der Ewigkeit. Und ein schwarzer Riesenfinger deutete darauf. Und es erklang ein Misston, der meine Ohren schmerzte. Da erschien eine weiße, schlanke Gestalt hoch in der Luft, über der Siebenschläferhöhe, und die Schatten um die Kirche richteten sich auf, wuchsen und schrien: Jesus, gibt es keinen Gott? Und die weiße Gestalt schüttelte, tränenüberströmt, den Dornenkopf und sprach: Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsteneien des Weltalls. Ich schritt hinab in die Tiefe des Abgrunds, weinte und rief, Vater, wo bist du? Aber da hörte ich nur den ewigen Sturm und ein bleierner Regenbogen stand ohne Sonne und tropfte hinunter und jählings wurde alles leer. Und es kamen in Hemden die gestorbenen Kinder, schauten mit großen Augen und fragten, Jesus, haben wir keinen Vater? Und er antwortete unter Klagen und sprach, nein, wir sind Waisen, alle Waisen. Wir sind alle ohne Vater. Und dann wurden diese toten Kinder zu Schatten. Und die Schatten erbebten und wurden gleichsam durch das Zittern zerrieben, aufgelöst und zertrennt. Und der Mistton kam wieder und kreischte heftiger. Und der Heideberg mit den Kindern zerbrach und sank unter. Und unser Dorf, das Tal, ja die ganze Erd und die Sonne sanken nach. Das ganze Weltgebäude sank an mir vorbei. Ja, was ist die Schrift? Und der Geist? Was ist der Geist? Eine faltige Haut, ein leerer Schlappsack, ein unnützer, luftloser Blasebalg, wenn ich mich nicht selber hineinblasen tu, eine tonlose Orgel, wenn ich nicht drauf spiel, eine stumme Geige, wenn ich nicht kratz. Ich entzünde die Schrift wie eine Lampe, lösche sie aus um Mitternacht. Ich stülpe sie über als Nebelkappe und ein solches Dunkel geht von mir aus, dass euch die Haut und der Magen schaudert. Dann puste ich euch die Nebel weg und alles glänzt wieder wie tausend Sterne. Hört ihn ein! Er ist besser, der Gott! Jetzt noch die Schrift! Welch ein Teufelswort! Der reine Antichrist! Ganz und gar vom Teufel besessen! Und sie hoben Steine auf und begannen nach mir zu werfen. Die meisten schlugen an die Holztür der Kirche. Dann jedoch schritten die Leute näher und trafen mich. Da redete ich um mein Leben. Ohne mich ist die Schrift nur schlechtes Papier. Versteht ihr mich nicht? Ein Buch wie viele andere Bücher, wo es von toten Buchstaben wimmelt. Und der Geist ist ohne mich Schall und Rauch. Man könnte ebenso nutzreich den Wüstensand kehren. Ein lebendiger Quell entfließt ihm nicht. Und sie ist mir ein Pflug, ein Schild und ein Schwert. Wollt ihr mich töten? Ein Krug und ein Wein, ein Wald und sein Wild, das Meer und die Fische der Tiefe. Ich lese die Schrift und ich schreibe sie. Ich denke den Geist und ich spreche ihn. Glaubt ihr, Gott Vater sitzt auf den Wolken? Mit langem Bart, Krone und Schwert angetan. Trägt ein Tittenfässlein am Gürtel und schreibt damit euren Namen auf. Merkt sich etwa jeden mit Guthaben und Wünschen, mit Längenmaß und des Bauches Schwere, gibt dem kalten Vielbeter den sanft gepolsterten Stuhl zur Rechten und weist den warmblütigen Lebefroh zur Strafe in die unterste Unterhölle. Weit gefehlt, ihr blinden Heiden, die ihr Bilder und gekreuztes Holz anbetet. Oh. Ihr seid das Wort und die Offenbarung. Gott sitzt euch im Bauch, nicht nur im Kopf. Schand über euch, die den Herrn nicht spüren, wie er im Dreck des Ackers ist, wie er schmilzt mit dem Schnee vom Dach und wir hören ihn tropfen, ist im Märzwind, der kalt vom Heideberg fegt, im heißen Kartoffelfeuer am Hang, im frühen Tau auf dem Blaubeerhag, im Kuckucksbrei ist er, im Zwetschgenmus, im Pfannkuchen, schwarz-sauer Rapünzchensalat. Würde uns denn der Himbeerwein so gut schmecken, wär er nicht drin? Wird das Schwarzbrot uns munden, wenn er abwesend wäre? Und je mehr ich redete und schrie, umso mehr klärte sich mir, dass ich mich vom alten Gott entfernte und einem neuen Gott näher kam. Was tut der blutende Mann auf dem Kreuz, die Hände von eisernen Nägeln durchschlagen? Er weint vor Schmerz und vor Verzweiflung. Ein schönes Bild von einem Gott. Wer so viel Blut sieht, muss böse werden. Muss selber nach Messern und Spießen laufen. Das ist es, was die Potentaten wollen. Die Erdmonarchen, die christlich-Tyrannen. Dass ihr mit rotem Blut betreibt ihr Geschäft. Ja, vor den Göttern in diesem Land wird einem fremden Himmel Angst. Was müht ihr euch um diesen Toten? Das ist ein Schatten, den niemand warf. Leute, die Kirche hat euch die Sonne gestohlen. Seht zu, dass ihr sie euch wiederholt. Ruft! Wir sind Menschen auf dieser Erde. Ja, Gott ist in euch selber, Leut. Und wie wir uns selbst nur im Spiegel sehen, so können wir ihn, der in uns wohnt, nur erblicken im Angesicht unseres Bruders. Und ich hielt inne und sah sie an. Ein armselig Häuflein, die Gewänder zerrissen, alle reif für die Sensen des Todes. Ich sah, wie der Pflug der Angst seine Furchen durch ihre Gesichter zog und sie darauf Stein um Stein aufhoben. Dann strömte das Blut mir übers Gesicht und verschleierte mir gänzlich die Augen. Ich wankte vom toten Karren herunter, als mir ein Brocken an den Kopf schlug und die Sinne vergingen mir. Sag, Flachs, wer da geht? Die Leute, Pfarr. Sie ziehen in die Heide. Das ganze Dorf fast schleppt Sack und Karren. Voll beladen und hochgepackt. Noch auf dem Rücken Krüg, Tiegel und Töpf. Wie kam ich auf den Heideberg? Ich trug dich. Dass man dich nicht findet, mit durchschnittener Kehl. Warum hast du das getan? Du hast sehr schön über die Erd geredet. Ein wenig kurios, etwas plapperhaft zudem, aber schön. Da, schau den Mond. Er ist so mild, man möchte drin baden. Die Letzten. Ich folge ihm. Leider mit einer Knollennase. Leider. Lästerst du mir? Die Nase hat der lateinische Vater auch. Machen wir, ein Knäblein hat das Licht der Welt erblickt, misst anderthalb Fuß in der Länge, wiegt einen halben Stein. Ja. So, hier neugierig sein, aber sprich. Unter dem heiligen Siegel der Verschiedenheit. Natürlich unter jedem Siegel. Flachs und Katrin lagen im Gras. Nackt bei sich. Und verlieren sich in den Wäldern am Hang. Aber am Bach zischelt es weiter mit Pi und Pi und Pipapo. Ja. Über Gerecht und Ungerecht. Ratschweiber, wie das Gift. Auf, Leute, zum Tanzplatz. Kommt, hinter die Kirche. Kommt, Jakob, pflanzt den Maibaum ein. Pflanzt auch ein. Ich auch. Und ich. Die Kirche rennt so rasch, niemand mit. Miteinander, Leute. Jetzt greift das Seil und reißt den Maibaum in die Höhe. Ein Sack von Goldfüchsen, taften Röcken, ein Marderpelz und Schnallenschuhe. Er war ein Lump, ein Schuft von Kindesbeinen an, ein wahrer Schwadronierer, übler Lügentrottel. Wenn der Blitz in eine Herde einschlägt, manches Tier tötet, die anderen aber entsetzt auseinanderfahren oder gar in den Abgrund stürzen, dann geht der Hirt zu suchen, was noch lebt von den Schäflein. Also tat auch ich. In allen Hütten hauste nur mehr das Schweigen, da fast alle Bewohner gestorben oder gegangen waren. Manchmal aber sah ich Menschen im Sterben, die jämmerlich wimmerten, von allen verlassen. Ich sorgte für sie, so gut ich's vermochte. Dann sammelte ich meine letzten Seelen. Es waren neben Martinus die alte Hutz, Kuno und Jakob, mein treuer Küster. Ich sprach zu ihnen sanft wie ein Vater, da sie alle zu Kindern geworden, die sich nicht selber helfen konnten, und bat sie, zu mir in die Pfarr zu ziehen. Währenddessen war ein harter Winter angebrochen. Die Kälte und der Schnee waren so schrecklich, wie ich es nimmer zuvor gekannt. Wenn der frühe Abend kam, versammelte ich meine alten Kinder um mich und las ihnen aus Büchern vor, die nicht gar arg mit Gelehrsamkeit ausgeziert. Sah ich dann in ihre verlorenen Augen, so wusste ich, dass die Armen auch schon bis zur letzten Seite ihres Lebensbuches gekommen. Und so war's. Noch vor dem Christfest waren Kuno und Jakob still verlöscht wie Lämpchen ohne Öl. Auch die alte Hutz war nur noch ein Schatten. Abgezehrt und durchsichtig lag sie im Bett. Man konnte einen Tropfen Wasser ihren Gurgelstock hinunterlaufen sehen. Und wenn um Mitternacht der letzte Kienspan nur noch ärmlich leuchtete und Dunkelheit und Kälte um mich waren, schien es, als sei ich in einer Totenkammer. Schlaf, Hutz. Bald bist du wieder wohlauf. Mag sein, aber ich will nicht mehr. Das Leben ist ein Ackerbau. Haben wir reichlich Samen ausgestreut, so wird es Zeit, im Himmel zu ernten. Im Himmel? Ja, auch mein Hans wird da oben sein. Er hat die Blutfahnen gegen unseren Herrn ausgestreckt, aber nur, da er im Krieg aus dem Kopf gekommen. Sag mir noch ein Christenwort. Hutz, ich kann nicht. Was soll ich sagen? Nun gut, mich hat Gott schon. Ich brauch nicht nach ihm zu haschen. Das ist dieser glücklichen Stunde Sinn. Tags darauf stieß und hackte ich ihr das Grab in den harten Boden und legte sie mit Kreuz und Bibel hinein. Nun war ich mit meinem Martinum allein. Besonders in der Nacht, wenn ich nicht einschlafen konnte, war es schrecklich. In der Stille und Finsternis, die nur zuweilen das wilde Geheul des Wintersturms durchfuhr, entkam ich meinen Gedanken nicht. Da ich nichts sah, musste ich in meine Seele schauen, was da für Bilder kamen und sprachen. Einst hatte ich Tröstliches geschaut, war sicher in meinem Glauben gewesen und die Liebe war mir aus dem Herzen geflossen wie ein froher Bach. Nun aber war Gottes Fels in mir zerbrochen und ich taumelte durch Klüfte und Schroffen so manche Nacht. Und böse Gedanken standen in mir auf. Im Lichte des Mondes ging ich in den Stall, fasste die Axt und schlich nach dem Bett, auf dem Martinus lag. Erschlagen wollte ich mein Kind und mich selber hängen an einen starken Nagel in der Wand. Denn ich meinte, ich könnte nicht mehr den Morgen schauen und das alte Elend unseres Lebens. Und ich hob die Axt. Als Martinus die großen Augen aufschlug, er lächelte und sah mich an. Mein lieber Vater. Dann schlief er wieder. Da brach ein Licht in meine Seele und vertrieb auf den Schlag die Finsternis. Zitternd sank ich neben sein Bett und ein Tränenstrom floss mir übers Gesicht. So lebte ich nun mit Martinus wie auf einer Insel in der großen Stille. Jeden Abend lag mein kleiner Sohn mit rotem Bäcklein bis spät in die Nacht und ich wusste wohl, dass das die Todesröslein waren. Dann aber schien es mir eines Morgens, als sei er wieder etwas zur Kraft gekommen. Da rüstete ich alles, was zur Abreise Not tat. War nicht allzu viel. Schätze und Kleinodien hatte ich nicht mitzunehmen. Über meine arg zerfetzten Kleider zog ich den Talar, um die zerrissenen Schuhe wickelte ich Fetzen. Und aus der Brauttruhe meines toten Weibes nahm ich den Pelz und hüllte Martinus in ihn ein. So. Nun bist du ein kleiner Knecht, Ruprecht. Ja, Vater. Komm, ich nehm dich Huckepack. Wir wollen zur großen Heerstraße ziehen. So trat ich mit ihm vor die Tür der Pfarr und schaute die Dorfstraße hinunter, die da lag in entsetzlicher Still. Da überkam mich die Angst der Verlassenheit. Ich ging zum Bach, wo früher das bunteste Leben gewesen. Hey. Hallo. Ist hier noch jemand? Selbst der Bach, gefroren in Eis und Schnee, rührte sich nicht. Da stieg ich auf den Heideberg. Hey. Hallo. Ist hier noch jemand? Doch mir antwortete nur der eisige Wind. Zuletzt versuchte ich es in der Kirche. Hey. Hallo. Ist hier auch niemand mehr? Ist hier auch niemand mehr? Vater, aus der Kirche hat's gerufen. Nein, das war ich. Kein Ton von Mensch oder Tier. Aber die Musik. Welche Musik? Die schöne Musik vom Maientag. Horch, sie tanzen, sie singen und springen. Du fantasierst mit den Ohren. Und dann stapfte ich mit Martinus auf dem Rücken durch den tiefen Schnee aus Walddorf hinaus. Den ganzen Tag schritt ich mit großer Mühsal durch den Wald. Und im Kopf arbeiteten mir die Gedanken. Ich war klar wach in der kalten Winterluft und jählings durchzuckte mich wie ein Blitz, wie es zu solch schrecklich Unglück gekommen war. Hatte es wohl schon vorher gedacht, aber noch nie so vor Augen gehalten. Zwar hatte ich noch die Worte im Ohr, wie sie von gelehrten Theologie geschrieben, derowegen wir vor Gott und der Welt mit möchten in Verdacht geraten, dass wir unter dem Schein der katholischen Religion weltlichen Nutz und Macht erlangen wollten, seien hier nochmals Wahrheit und Grund des großen Krieges dargestellt. Sehen wir auf den böhmischen Beginn. So steht da die schändliche Rebellion, welche unsere katholischen, von Christi höchst selbst rechtmäßig ererbten Rechten, Statuten und Freiheiten durch gewalttätige Praktiken, geschwinde Listen und mancherlei aufrührerische Anschläge unermesslichen Schaden beigebracht. Solches konnten wir nicht nur sehen, sondern allerorten mit Händen spüren und greifen. Wir wussten nur zu genau, womit der evangelische Bund schwanger ging und was er im Schilde führte. Eingezäunt werden sollte unser katholischer Glaube, da niedergehalten, um zuletzt ganz und gar ausgerottet zu werden. Aber nicht ein Wort ergab einen Sinn, wenn ich an meine Walddörfler dachte. Hatten wohl alle so geredet, Kaiser und Papst, Mansfeld und Tilly, der Schwedenkönig und Wallenstein. Aber dann war alles in Blut ertrunken und es war unser Blut, in dem alles ertrank. Treuherzige, ausführliche und wohlfundierte evangelische Erklärung, wie es kommen konnte zu solchem Zerwürfnis unter christlichen Brüdern. Und ob der Krieg ein Zwist der Regio oder der wahren Religio gewesen. Utilis est illa sanguinis profusio. Solch Blutvergießen sei ein nützlich Ding, schreibt zu dem Prager Blutgerichtsaktus ein wohlbekannter Ratgeber des römischen Papstes. So halten, gleich einem Teufel aus der untersten Hölle, die Jesuiter und ihre Mitkonsorten solch Aktus für ein nützlich Arznei. Heißt das nicht, wer uns tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran? Ist solches vielleicht das heilige Zeichen, bei welchem man die rechte Kirche Gottes erkennen konnte und kann? Ich stelle dagegen und spreche wahr, dass es das Zeichen Satans sei. Quod erat demonstrantum. Da nun dieselbe Sache vornehmlich Gottes Ehre anlangt, haben wir gleich zur Abwendung solcher Bedrängnis, nachdem wir dieses und etliches mehr aus dem Schandregister des römischen Antichrist vernommen, bestimmte militärische Aktionen zu unternehmen, uns gezwungen sehen. Ja, da war zweierlei Sinn gewesen. Der große Sinn der Kirchen und Potentaten und der kleine von Toffel, Hutz, Just und Marie. Und ich wollte den Kaiser fragen nach der Marie und den Schwedenkönig nach Jakob und Hans. Und Tilly mit der roten Hahnfeder am Hut wollte ich sagen, wo ist der Paus Backtoffel? Denn sie hatten meiner Walddörfler Tod verschuldet. Und was sie unser großes Glück genannt, war nichts als Leid und Unglück gewesen. Und sagten sie Gott, so meinten sie sich. Und sprachen sie vom Glauben, so war es ihr Vorteil und irdisch Macht. So war es schließlich die Frage nur, ob man bei solchem Unrecht den Evangelischen die mitleidige Hand abzuziehen und das Schwert zu gebrauchen befugt sei. Oder ob solches Tun dem Allmächtigen zuwiderhandle. Nachdem wir lange mit uns gerungen, ließen wir uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, und haben uns der alten Exempel Gottes erinnert, wie sie aufgezeichnet in der Heiligen Schrift, und fanden daselbst, dass schon die Juden in drei Zeiten das Schwert zur Defendierung ihres Gesetzes und Glaubens nicht verschmäht. Desgleichen die Makkabäer, welche ihr Gesetz wider dessen Feinde und diejenigen, über welche sie von Gott die Gewalt gehabt, mit dem Schwert und Gottes Kraft verfochten. Und lasen auch die Exempla, dass die Israeliter jederzeit das Gesetz Gottes mit dem Schwert defendieret und andere zur Besserung ihres Glaubens aus göttlichem Befehl getilget und sind damit im Bund Gottes gewesen, dass sie den Abgöttischen, die wider war es das doch Gesetz Gott, welcher wollte, dass christliche Potentaten derlei katholisches Teufelswerk abzubrechen, in wahrer christlicher Einigkeit und Gottesfurcht zusammenstehen. Sollte fürwahr hier mit dem Mordpapst ein Ring durch die Nasen und ein Gebiss ins Maul gelegt werden. Heißt es doch, non audit stigius pluto tentare, quod audit ephrenis monachos, plenaque fraudis anus. Was dem Teufel in der Hölle zu viel, das darf ein Kuttenhengst wohl tun und ist ihm nit zu viel. Und das kommendes Jesuitertun nit ums Hosennestel besser ist als vergangenes, hat Gott. So wurden wir beim Veitstanz der großen Leute an die 30 Jahre zu Boden gestoßen. Jetzt sagten sie Gott und meinten sich, aber die Worte sind gut zu tauschen und bald werden sie uns ein anderes sagen. Und immerfort wollen sie nur unser Blut. Als die Dämmerfrau schon ihr Geweb spann und die ersten Sterne zu funkeln begannen, erreichte ich die große Heerstraße. Auf ihr schritt ich weiter durch die frostklirrende Nacht, bis mich die Müdigkeit übermannte. Ich setzte mich auf einen Steinhaufen und schlief ein. Ein Kaufherr, dein Großvater, der mit bewaffneten Knechten Waren heimgeleitete, fand mich und nahm mich mit in sein Haus. Da er auch im Rate der Stadt Sitz und Stimme besaß, wurde ich als Prediger an der Johanniskirche bestellt. Und wenige Tage bevor die Glocken verkündeten, dass in Münster der Frieden geschlossen, gab mir der ehrenwerte Mann sein Kind zum Weibe, deine Mutter. Töchterlein, jetzt bin ich am End meiner weiten Reise und du wirst fragen, was mit Martinus geschah. Kurz bevor wir die Heerstraße erreichten, beugte er sich vor auf meinen Rücken und sprach mit leiser Stimme in mein Ohr. Vater, sag mir, wie schaut der Wald? Warum fragst du? Mein Kopf ist sehr heiß und ich sehe nichts mehr. Der weite Wald liegt in tiefem Schnee. Weiß und schwer. Und einen großen Bergschuh tief. Er hat sich an die Äste der Bäume gehängt. Und sie so feist und schwer gemacht, dass nicht nur Zweig und kleine Ästlein, sondern mächtige Bäume niedergedrückt. Im ganzen Wald ist ein Knasteln und Brechen, dass man rein nicht weiß, ob man seines Lebens sicher sei. Horch. Vater, ich halte mich nicht mehr lang. Dann lass uns rasten. Wir setzten uns in den Schnee und in seine Augen trat jähe Angst. Vater, wo bist du? Sprich lauter, Kind. Ich kann nicht, Vater. Die Schlafsucht hat mich. Da sah ich, dass sich seine Augen schlossen. Ich umhalste ihn und rief laut seinen Namen. Er öffnete noch einmal die Lider, schaute mich an, lächelte leise und sagte: Vater, Mutter. Dann machte er einen langen Atemzug und streckte sich in meinen Armen. Ich legte mein Ohr an seine Brust und während sein Herz die letzten Schläge tat, belog ich ihn zum ersten Mal. Und jetzt schmilzt der Schnee, kleiner Martinus, und es bricht das Himmelsgewächs hervor. Die Blumen, schön über alle Maßen, von allerlei Farben als rot, blau, gelb, violett, dass ich vermeine, schöner nix gesehen zu haben. Und als er sich im Tod verfärbte, nahm ich des alten Pfarrs Büchlein mit den frommen Sprüchen hervor und belog mich selber zum letzten Mal. So schenke denn mein Gott den Wermutsbecher ein, von deiner Gnadenhand will ich ihn gerne trinken. So schenke du denn, wirst in meiner mein Not Gott, beständig bei mir sein, den Wermutsbecher ein. Von deiner Gnadenhand will ich ihn gerne trinken. Du wirst in meiner Not beständig bei mir sein und mich auf dieser See nicht gänzlich lassen sinken. Dein Geist, mein Gott, wird mir zu Hilfe kommen mit seinem herben Trost, wenn mein gequältes Herz von großer Traurigkeit und überhäuftem Schmerz, dein Geist, mein Gott, wird mir auch zu Hilfe gar kommen, von Todesfurcht zuletzt mit ist herben eingenommen. Trost, wenn mein gequältes Herz von großer Traurigkeit und überhäuftem Schmerz auch gar von Todesfurcht zuletzt ist eingenommen.